Da formte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Mindestens 3000 Jahre lang haben die meisten Menschen geglaubt, dass der Mensch etwas Besonderes, etwas Heiliges sei, wie es der jüdisch-christlichen Vorstellung entsprach. Heute, da wir in der Lage sind, Gene zu verändern, wird uns allen deutlich, dass wir vielmehr biologische Maschinen sind. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Die traditionelle Ansicht beruht auf der Überzeugung, dass der Körper heilig sei. Das gilt für uns nicht mehr. Wir können der Idee, lebende Organismen seien etwas Besonderes, Einzigartiges oder sogar Heiliges, nicht mehr folgen. Die Verwandlung vom Körper als Tempel zur biologischen Maschine. Eine Sendung von Ursula Weck. Langsam bin ich wie die Welt, durchkreise sehr geduldig meine Zeit. Die Sonnen und Sterne betrachten mich mit Aufmerksamkeit. Des Mondes Anteilnahme ist noch persönlicher, vergehend, erstehend im ammenweißen Schimmer. Bedauert sie, was kommen wird? Ich glaube nicht. Sie ist schlicht verwundert über Fruchtbarkeit. Oh. Oh. Wo die Grenzen des Körpers sind, wissen wir nach wie vor nicht. Wenn man ihn definieren könnte, wäre er tot. Und da ich an einem lebendigen Körper interessiert bin, habe ich es inzwischen aufgegeben, ihn zu definieren oder definieren zu wollen. Ich habe aber bei diesen Versuchen gemerkt, wir wissen nach wie vor nicht, was für Möglichkeiten die menschlichen Körper haben. Wie reizend sind unsere Nieren, wie unüberwindbar vollkommen unsere Augen. Mitzuspüren, wo du liegst, so dass du spürst, wo du mit deinen Beinen auf die Matte auflegst. Wie witzvoll konstruiert unsere Geschlechtsorgane, wie beharrlich ist unser Herz und wie intelligent gestaltet sind unsere Ohrmuscheln. Brustkorb, Kopf und Arme. Und vielleicht, wenn du das so spürst, kannst du mal nachempfinden, wie schwer das sich empfindet, wie groß das ist. Wie dick das ist, ob das Gewicht hat oder kein Gewicht hat. Vielleicht kannst du da was zu sagen. Das linke Bein ist unglaublich viel länger als das rechte und schwerer und deutlicher. Und das ist erst ganz wesentlich durch die Zeit, die ich hier gelegen habe. Das rechte Bein? Das linke. Das linke ist? Deutlicher. Deutlicher. Aha. Oh. Wie funktional sind unsere Poren, wie schlagfertig unsere Augenlider, Wie voluminös ist unsere Harnblase, wie unentbehrlich unsere Zunge und wie luftig ist unsere Nase. Und jetzt einfach aus Andachtsrichtung kannst du mit deiner Andacht etwas mehr zu in der Tiefe deines Beckens kommen, sodass du auch im Beckenbodenbereich da, so, ja, sich dich dahin loslassen kannst. Oh, kann ich eigentlich kaum. Ja. Das ist nie mit zu tun gehabt. Der geheiligte Körper ist verweltlicht worden. Er ist nicht mehr das Ebenbild Gottes, sondern das Ebenbild industrieller Produktion. Ein neues Image behinderter Menschen. Mobilität, hervorragende Leistungen und Fairness. Spannende Rollstuhlrennen, heiß umkämpfte Sprintentscheidungen, Weltrekorde, Spitzenleistungen trotz Handicap. Weltmeisterschaften für Behinderte. Ich habe durch einen Autounfall meinen Arm und meinen Bein verloren. Auf der linken Seite. Ich war schon bei 2 Olympischen Spielen dabei, und zwar in Seoul 1988 und Barcelona 92. Es gibt schon künstliche Arme, aber ich habe einen ziemlich kurzen Armstumpf und das würde mich eigentlich beim Laufen oder beim Rennen eigentlich nur behindern. Und von der Schulter her auch würde es eigentlich nicht richtig halten. Es würde schon gehen, aber es würde mich wirklich nur stören, weil es wahrscheinlich dann bei 50 oder 60 Metern dann wahrscheinlich einfach runterfällt, weil ich nicht die Kraft habe, den Arm irgendwie festzuhalten. Und das ist der Grund eigentlich, warum ich keinen Arm trage. Auch im privaten Bereich nicht. Also ich habe mir meine Beine eigentlich bis jetzt immer aufgehoben. Da müsste ich mal zählen. Also ich würde sagen, rund 17, 18 Beine kommen da schon langsam zusammen. Die Entwicklung hat noch nicht aufgehört, das ist ganz sicher. Da ist noch sehr viel Potenzial drin, was man noch machen kann. Es gibt zum Beispiel Ausführungen, die wir als reine Renn- und Sportprothesen bauen können. Das sind also ganz einfache Carbonfedern, die also nichts mehr mit einem Fuß gemeinsam haben. Und diese Carbonfedern haben eine schnellere Reaktionszeit wie der menschliche Körper bzw. der muskuläre Mantel um das Sprunggelenk rum. Und das ist natürlich das Interessante dran. Man könnte eigentlich sagen, dass diese Teile, sagen wir, von der Schnelligkeit oder von der Reaktionsfähigkeit den menschlichen Körper bzw. den Muskelmantel schon übertreffen. Klingt ein bisschen unverständlich irgendwo, aber es ist erwiesen. Also man kann ganz klar sagen, diese Federn kommen ganz klar schneller hoch. Hat jeder gesagt, Mikrochip in der Orthopädietechnik, das ist vielleicht für Armprothesen ganz lustig, aber im Fußbereich wird es das nicht geben. Und das Ergebnis sehen Sie hier, es gibt es. Chip, der geordnete atomare Aufbau des Rohstoffes Sand. Die Sandatome werden im Siliziumofen einkristallin organisiert. Sie werden in Reih und Glied gebracht und lassen sich so als Leitungen benutzen. Information fließt nicht mehr in großen Kupferleitungen, sondern von Siliziumatom zu Siliziumatom. Mit einem neuen Weltrekord 5,26 Meter. With a new world record 5,26 Meter. Lukas Christen, Schweiz. Sie können die Prothesen natürlich bei Bedarf auch schneller stellen, wenn Sie es haben möchten. Also wenn Sie es ganz schnell haben wollen, dann programmieren Sie es so ein, dass das Ding wirklich von unten wegzieht. Das könnte ich mir vorstellen, Sydney 2000, dass man das eben außen, dass man da sitzt und einfach kurz vorm Start im Grunde genommen die Prothesen nochmal schnell durchprogrammiert und dann sagt, okay, und jetzt geht's los. Ich kann das so schnell stellen, dass die keine Wünsche mehr haben. Das ist kein Problem, weil diese 5 Gänge können gelegt werden, wie sie wollen. Ich kann auch 6 Gänge legen zum Beispiel. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Man wird sehen, was noch kommt. Man muss sich da überraschen lassen, was da noch gebaut wird. Ich rede mit mir, nur mit mir, zur Seite geschoben, blass und gesäubert und desinfiziert, ganz rein. Das Warten liegt mir schwer auf meinen Lidern. Es liegt dort wie ein Schlaf, ein großer See. Weit fort, die erste Welle schlägt mir mit Todeskraft entgegen. Unentrinnbar, gezeitenbestimmt. Und ich, eine Schale, ein Echo bloß an diesem weißen Strand, sehe ins Gesicht der Stimmen, die mich überwältigen. Schreckliches Element. Hoffnung für Amputierte. Prothesen mit Gefühl, Rechner im Gehirn. Computerspezialisten und Mediziner haben eine Technologie entwickelt, um Amputierten ein Gefühl bei der Benutzung künstlicher Gliedmaßen zu geben. Dabei werden die übrig gebliebenen Nervenstränge am Körper mit Sensoren in den künstlichen Gliedmaßen verbunden. Über einen Chip, der in den Nacken eingesetzt wird, können dann die dazugehörigen Empfindungen und Tastvorgänge gesteuert werden. Der Invalide, der dank seiner Ausrüstung seine Behinderung überwinden kann, wird plötzlich zum Vorbild für den mit Prothesen jeder Art überrüsteten Gesunden. For example, here is brainwave signals and carbon dioxide in the respiration. Also sind Signale aus dem Gehirn und Kohlendioxidgehalt aus der Atmung wird gemessen, um diese Töne zu erzeugen. Der australische Künstler Stellark. Seit 1967 arbeitet er mit seinem Körper. Filme vom Körperinneren, körperliche Belastungen und Aufhängen des Körpers mit Seilen. Dann Körperaufhängungen mit Verankerungen in der Haut. Aufführungen mit der dritten Hand und industriellen Roboterarmen und seit 1970 Performances mit seinem Amplified Body. Now the bzz, bzz is the third hand. It's the mechanical hand. The are the muscle signals. And is the blood flow, which is an ultrasound signal. Man hört also hier die dritte Hand, man hört die Signale, die durch den Blutfluss ausgelegt werden und Signale der Muskeln. It's using a special ultrasound transducer and this is the blood flow of the radial artery of the wrist. Das ist also der Blutfluss der Radialis-Arterie, die mit einem Ultraschall-Druckaufnehmer abgenommen wird. So for example, if I relax, the sound is like this. But if I constrict the artery, the sound changes to k, k, k. And then if I relax, and then it begins again. Die verschiedenen Arten der Töne werden also dadurch erzeugt, dass die Arterie entspannt wird oder sich zusammenzieht und durch den unterschiedlichen Blutfluss entstehen dann die unterschiedlichen Geräusche. Aber stellen wir uns das Grauen vor, dass unser Blut in uns wie die Milch in der Tüte plätschern würde, dass die geringste Brise unsere Ohrmuscheln in Bewegung bringen würde, dass unsere Haut durchsichtig wäre, dass unsere Wirbelsäule steif wie unser Schienbein wäre, dass unsere Lunge Durchzug nicht ertragen würde, dass unser Magen erst nach Einwurf einer Münze verdauen würde, dass uns unsere Leber aus unserem Körper heraushängen würde, dass unsere Stimme irgendwo in unserem Körper stecken bleiben würde, dass unsere Knochen rosten würden, dass unsere Drüsen Gifte produzieren würden. So when I talk about the body, I mean this evolutionary object. Wenn ich also über den Körper spreche, dann meine ich dieses Objekt in der Evolution. This particular structure. Diese spezielle Struktur. That generates intelligence. Die Intelligenz erzeugt. So what's important now is not to see the body as a subject, but more as an object. Es ist wichtig, den Körper nicht als Subjekt zu sehen, sondern als Objekt. But not as an object of desire, but as an object for redesigning. Aber nicht als Objekt von Wünschen, sondern als ein Objekt des Neudesigns. So for example, when I look at this body and I want to redesign it. Wenn ich mir also diesen Körper ansehe und ich ihn neu entwerfen möchte, it's a very complex chemical muscular skeletal system. Es ist ein sehr kompliziertes Muskel-, Skelett- und physiologisches System. So how could we possibly redesign it? Wie könnten wir also versuchen, es neu zu entwerfen? Stellen wir uns das Grauen vor, dass uns unsere Adern, Venen und Lymphgefäße wie Äste aus unserem Körper wachsen würden, dass unser Hals dünn wie ein Hühnerbein wäre, dass unser Herz nur zeitweise arbeiten würde, dass wir unsere Poren mit Stöpseln zustopfen müssen. Well, just imagine that the body simply had a change of skin. Man muss sich nur vorstellen, dass sich die Haut des Körpers verändert. If this synthetic skin only had two capabilities. Wenn diese synthetische Haut nur zwei Eigenschaften hätte. If this skin could breathe oxygen directly through its pores. Wenn diese Haut den Sauerstoff direkt einatmen könnte. And if this synthetic skin had a kind of complex photosynthetic capability. Und wenn diese synthetische Haut in der Lage wäre, photosynthetische Prozesse durchzuführen. To convert light and moisture into chemical nutrients for the body. Indem Licht und Feuchtigkeit in Nährstoffe für den Körper umgesetzt würden. If the skin had only these two capabilities, wenn die Haut nur diese zwei Eigenschaften hätte, we could radically redesign the body. Dann könnten wir den Körper radikal neu entwerfen. You wouldn't need lungs to breathe. Man bräuchte keine Lungen mehr, um zu atmen. You wouldn't need a gastrointestinal tract to digest food. Man bräuchte keinen Magen-Darm-Trakt mehr, um die Nahrung zu verdauen. You wouldn't need a circulatory system to convey nutrients and oxygen throughout the body. Man bräuchte kein Kreislaufsystem, um Nährstoffe und Sauerstoff innerhalb des Körpers zu transportieren. So just by a change of skin, we can hollow out the human body. Nur durch eine Veränderung der Haut könnten wir den menschlichen Körper aushöhlen. And the hollow body is a very seductive concept. Und ein hohler Körper ist ein sehr verführerisches Objekt. Because there's a lot more room to pack technological components inside it. Weil man dann einen sehr viel größeren Raum hätte, um technologische Komponenten da hineinzutun. Great. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Von dieser Seite betrachtet werden einfach immer wiederum Metaphern verwendet, ja, die eigentlich der Frau zugeordnet sind oder dem weiblichen Körper zugeordnet sind. Und die werden halt jetzt auf einen anderen Punkt verwendet. Das heißt also, dieses Verschlingen auch immer dieses weiblichen Körpers oder der Teile des weiblichen Körpers kommt hier schon wieder zum Ausdruck. Und da habe ich meine Schwierigkeiten damit, wenn er das so ausdrückt und so. Die österreichische Filmemacherin und Performancekünstlerin Walli Export. Ihre Arbeit umfasst Dokumentarfilme, Videoarbeiten, Installationen, Body-Performances, Körperinteraktion. Weil man ja ganz genau weiß, wie der Grundgedanke auch ist, dass man die Frau reingibt, ja, und dann kommt schon wieder was raus. Oder die Frau ist eben dieser, der, man sagt es im schönsten Sinne, sagt man die Vase. Ja. Das ist schon die schönste Metapher. Und ich finde es auch unbehaglich, weil er, wenn er sagt, dass der Körper ist so ein Loch, wo man alles rein hat, da kommt man so vor, wie man die Gesellschaft eigentlich fast mehr oder minder auch behandeln will. Ich bin auch irgendwie so ein Behälter und da wird alles in mich reindonnert und da kann, muss ich mir jetzt mein ganzes Leben dann auch richten. Ja. Und spucke ich halt hier und da was aus oder so, wenn es mir zu viel ist. Und dann lasse ich aber alles in mich reinstecken. Ich bin aber aktiv, ich möchte aktiv sein, ich möchte mir nichts reinstecken lassen. Ideologisch oder in irgendwelcher Art und Weise, mit dem ich gar nichts zu tun haben möchte oder das ich gar nicht kenne. Man bereitet sich jetzt darauf vor, die Masse des Lebendigen mit Mikromaschinen auszurüsten, mit deren Hilfe unsere Fähigkeiten wirkungsvoll zu stimulieren sind. This is a man's, man's, man's world. But it wouldn't be nothing, nothing. Not a woman on earth. In Ihrem Schädel steht Ihnen der notwendige Raum dafür zur Verfügung, um zusätzliche Systeme und Speicher implantieren zu können. Auf diese Weise können Sie jedes Jahr nach und nach mehr lernen, neue Wahrnehmungsformen, neue Urteilsvermögen, neue Formen des Denkens und der Einbildung hinzufügen. Herr Brenner, haben Sie irgendwo einen Chip? Ja. Da darf ich vom Radio, die möchte einen Chip sehen. Ja, Moment. Was für einen? Irgendeins, oder? Irgendeinen, ja. Also das ist so eine Apparatur jetzt. Das ist eine Stereolupe, wo man die Sache anschaut. Und darunter kommt dann das Chip mit den Neuronen und das ist die Elektrode zum Anstechen. Das ist eine typische Messapparatur, wo man dann den Kontakt wirklich studiert. Ja. Ja. Ist ein bisschen also, Peter Frommherz, also Biochemiker. Also in der Mitte sehen Sie glänzend, das ist das Silizium. Und wenn man da im Mikroskop reinschaut, sieht man jetzt natürlich nicht, sind die Bauteile etwa 10 Mikrometer groß. Ja. Und auf diese Bauteile wird dann unter der Stereolupe mit so einer Pipette werden die Nervenzellen aufgesetzt. Da kann man einzelne Zellen vom Blutdeckel draufsetzen oder was wir gerade versuchen, Ratten drauf wachsen zu lassen. Ja. Die Nervenzellen kommen dann direkt an die Leitung und direkt zum Rechner dran. Ja. Und wir haben Bauteile, wo man wirklich vom Rechner aus Signal reinschickt und die Nervenzelle da drin wird dann gereizt und die Nervenzelle macht ein Signal und die wird direkt wieder über das Silizium an den Rechner gesteuert. Das gibt es schon. Silizium, lateinisch Sitex, Kiesel. Chemisches Element, Nichtmetall, Ordnungszahl 14. Die natürlichen Isotope, Massenzahl 28, 29 und 30, sind stabil. Reines Silizium bildet dunkelgraue, metallisch glänzende, harte und spröde Kristalle mit Diamantstruktur. In fein verteilter, unreiner Form ist es ein graubraunes Pulver. Das eine ist, dass wir nun die Methoden ausnützt, um die Nervenzellen besser zu verstehen. Also, dass man Nervenzellen wachsen lässt auf dem Silizium, gezielt stimuliert, gezielt die elektrischen Signale misst und versucht halt zu kapieren, was da drin los ist. Also diese Siliziumtechnik als Hilfsmittel ausnützt für die Neurobiologie. Auch, dass man ganze Netzwerke versucht zu züchten, also die Nervenzellen in bestimmten Strukturen wachsen lässt, sich vernetzen lässt und dann mit Hilfe dieser Siliziumtechnik versucht eben zu studieren, was macht ein neuronales Netz. Zu Beginn war die Zelle, wahrscheinlich für viele Millionen von Jahren, für den größten Teil der Geschichte des Lebens die einzige Lebensform. Man kann die Zelle als Radioröhre betrachten, als elektronische Rechenmaschine, Als Bibliothek oder als Safe aller erdenklichen vergangenen und zukünftigen Lebenseigenschaften? Als Gebärmutter des Geistes, der Wahrheit, der Schönheit, der Güte? Ja, man kann, wenn man will, die Zelle als Gebärmutter Gottes betrachten. Wir haben jetzt auch angefangen mit Zellen aus dem Rattenhirn. Die elektrischen Eigenschaften, auch die Gewebeeigenschaften des Gehirns der Ratte sind dem Menschen sehr ähnlich. Und viele, viele Experimente, pharmakologische Versuche oder elektrische Versuche, werden in der Neurobiologie mit Rattenzellen gemacht, als Modell im gewissen Sinne für den Menschen. Ja. Das Ziel ist, dass wir die Nervenzellen genetisch verändern wollen, damit sie andere Eigenschaften haben, das ist natürlich, dass sie also die andere Rezeptorfunktionen haben, andere elektrischen Eigenschaften. Das dient dazu, um die Nervenzellen besser zu verstehen, und das kann auch dazu dienen, eben Sensoren zu bauen. Ja. Also wir haben auch integriert im selben Labor auch Gentechnik, sind wir jetzt gerade am Aufbauen. Ja. So als Handwerkszeug eben. Ja. Gene, von griechisch Genern erzeugen. Einzahl, das Gen. Erbfaktoren, Erbanlagen, ursprünglich rein formale genetische Einheiten für die Vererbung eines Merkmals von einer Generation auf die nächste. Später Einheiten für die molekulare Grundlage der Vererbung. Wir versuchen dann etwas zu machen, was die Nervenzellen von Natur aus nicht können vielleicht. Das ist ja das Günstige daran, dass man den genetischen Apparat einfach ausnutzt, um was herzustellen, was jetzt im Reagenzglas sehr schwierig zu kochen wäre. Der genetische Apparat, die Proteinbiosynthese, ist eine fantastische Sache. Und wenn man das geschickt ansteuert, kann man ein Superneuron machen vielleicht. Genmanipulation. Umbau oder Veränderung der genetischen Information einer Zelle oder eines Organismus durch chemische oder physikalische Behandlung oder durch Übertragung und Einbau von Genmaterial einer anderen Zelle oder eines anderen Organismus oder von künstlich hergestellten Genen. Dieser winzige Tropfen Lebens, dessen Wände durchlässig sind und doch den Inhalt schützend versperren, dessen Saft sich geheimnisvoll in Körnchen und Bläschen gliedert, dessen Kern aus Perlenschnüren besteht, die sich winden, verwirren und trennen, und jede einzelne Perle, das Gen, das die Weisheit der Jahrmillionen darstellt und auf unendliche Zukunft hinweist, spendet neues Leben. Wenn man etwas wirklich verstanden hat, dann kann man es auch bauen. Also wenn man verstanden hat, wie man fliegt, dann kann man ein Flugzeug bauen, ja, glaube ich. Und man könnte also sagen, ich habe dann das Gehirn verstanden, wenn ich ein Gehirn bauen kann. Ja. In diesem Sinne haben wir auf verschiedenen Ebenen gar keinen Zweifel, das Gehirn verstanden, denn wir können es nachbauen. Ich denke an den Augenblick, als ich es sicher wusste. Die Weiden standen im Frost. Und wunderschön war das Gesicht im Teich, aber es war nicht das meine. Es sah entschlossen aus, wie alles andere auch. Und ich sah bloß Gefahren. Tauben und Wörter, Goldhagel, Sterne, Empfängnis, Empfängnis. Ich denke zurück an einen weißen, kalten Flügel. Der Ort der Spitzentechnologie ist heute weniger in der Grenzenlosigkeit des unendlich Großen eines beliebigen Planeten oder des Weltraums zu suchen, als vielmehr im unendlich Kleinen unserer Eingeweide und Zellen, aus denen sich die lebendige Materie unserer Organe zusammensetzt. In fact, we have now got some unpredictable new relationships with our machines. Wir haben heutzutage nicht vorhersagbare Beziehungen. For example, with micro-miniaturized robots. Zum Beispiel mit miniaturisierten Robotern. It will be possible to recolonize the human body. Dadurch wird es möglich sein, den menschlichen Körper neu zu kolonisieren. To augment our bacterial population. Die Bakterien in unserem Körper zu verbessern. To improve our immunological system. Das Immunsystem zu verbessern. And perhaps to provide an internal surveillance system for the body. Und möglicherweise ein internes Überwachungssystem für den Körper einzubauen. So what we have here are micro-miniaturized robots that inhabit the internal landscape of the body. Daher werden wir möglicherweise Mini-Roboter haben, die die interne Landschaft des Körpers bewohnen. Machines will be in the internal spaces and the soft, wet tissues of the body. Die Maschinen werden sich im Inneren des Körpers und im weichen Gewebe des Körpers befinden. So this is a totally unexpected new relationship. Dies ist eine neue Beziehung zu Maschinen, die vorher nicht vorhersehbar gewesen ist. We've always thought of technology as external to the body. Wir haben Technologie immer als etwas angesehen, was außerhalb des Körpers liegt. Now in the future, technology may be invisible because it is all inside the body. Es kann sein, dass in der Zukunft die Technologie unsichtbar ist, weil sie sich im Inneren des Körpers befindet. Wie praktisch ist unsere Haut? Wie genial unsere Wirbelsäule? Wie funktional sind unsere Pore und unsere Lungen? Wie schlagfertig unsere Augenlider? Und arbeitsinnerlich ist unsere Anlage? Die Erfindung des Herzschrittmachers, mit dessen Hilfe der Rhythmus des Lebens erzeugt, der sogar ersetzt werden kann, bildet letzten Endes einen der Ausgangspunkte für diese Form biotechnologischer Neuerungen. Nach dem Zeitalter der Verpflanzung tierischer Organe ist jetzt die Zeit der Verpflanzung technischer Apparate gekommen, wobei die Vermischung von Technik und Lebendigem, die organische Heterogenität, schon nichts mehr mit dem eines Fremdkörpers zu tun hat, der im Körper des Patienten eingefügt wurde, sondern sie besteht im fremden Rhythmus, der dazu dient, den Körper im Gleichklang mit der Maschine vibrieren zu lassen. Ich sehe das so, dass insbesondere die langwierigen Erfahrungen mit dem Elend des menschlichen Körpers stark motiviert haben, dieses Elend abzuschaffen. Vielleicht ist die gesamte Medizin, jedenfalls in einer bestimmten Form als technische Medizin, die ja ganz unbefragt ihre Spur verfolgt, ist die ein Versuch, gegen diese Elendserfahrungen anzugehen und sie abzulösen und zu sagen, wir werden das schon schaffen. Also irgendeine Art von Unsterblichkeit zu installieren. Nur mit dem Körper, den wir haben, geht das schwer. Also muss man ihn stückweise ersetzen oder aber unwichtig machen, ausklammern, weglassen. Mehr als 35.000 Kilometer Adern, zwei Hornhäute, ein Kieferknochen, ein Herz, ein Herzbeutel, vier Herzklappen, zwei Lungen, ein Leber, zwei Nieren, eine Bauchspeicheldrüse, ein Magen. Die Transplantationsrevolution hat aus unserem Körper ein Ersatzteillager gemacht. Innere Organe, die Haut und eine ganze Reihe anderer Körperbestandteile und Stoffe sind zu vermarktbaren Waren geworden. Jeder Organspender kann eine ganze Liste anbieten. 206 verschiedene Knochen. 2 Hüftgelenke. 27 Bänder und Knorpel. 2 Quadratmeter Haut. Mehr als 35.000 Kilometer Adern. 2 Hornhäute. 1 Kieferknochen. 1 Herz. 1 Herzbeutel. 4 Herzklappen. 2 Lungen. 1 Leber. 2 Nieren. 1 Bauchspeicheldrüse. 1 Magen. 250 Gramm Knochenmark. Und 2 Innenohren mit Hammer, Amboss und Steigbügel. Kein Wunder ist grausamer als dieses. Von Pferden gezerrt, zerstampft von Eisenhufen. Aber ich halte. Ich halte es aus. Ich vollende ein Werk. Dunkler Tunnel, von Heimsuchungen durchschossen. Den Heimsuchungen, Offenbarungen, den bestürzten Gesichtern. Ich bin der Mittelpunkt des Ungeheuren. Welche Besorgtheit und Pein muss ich bereiten, bloß weil ich gebäre. Wie die Transfusions- und Transplantationstechnik zu einer Kommerzialisierung von Blut, Organen und anderen Körperbestandteilen und wie die Reproduktionstechnologie zu einer Vermarktung von Spermien, Eizellen, Embryonen, geborenen und ungeborenen Kindern geführt hat, so wird die Gentechnik die Vermarktung der Zehntausende von Genen nach sich ziehen, die das menschliche Genom ausmachen. Wir stehen kurz davor, unser gemeinsames Erbe kommerziell auszubeuten. Die Wissenschaft ist ja eigentlich ein Aufklärungsprojekt, aber sie ist längst umgeschlagen und hat Formen angenommen, die man mit nüchternem Abstand betrachtet, nicht anders denn als Demenz, also als wahnsinnig bezeichnen kann. Und das hat wohl wieder mit unserer eigenen Art zu tun. Wir sind nicht festgestellt, wir sind nicht nur gut, wir sind nicht nur weise, wir sind also zugleich auch böse und wir sind zugleich auch dumm. Und mit dieser Erfahrung müssen wir leben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man diese Dummheit jetzt ausrotten könnte durch ein gentechnologisches Projekt. Das wird nicht gehen, auch nicht durch KI-Forschung. Es wird überlegt, ob man hirnlose Ableger von lebenden Menschen herstellt, um diese im Notfall als private Organbank zu nutzen. Wer von sich eine Sicherheitskopie haben möchte, müsse sich nur ein wenig Hautgewebe entnehmen lassen. Klonierungstechniker übertragen die darin enthaltene Erbsubstanz des Kunden auf befruchtete menschliche Eier und päppelten sie zu 6-wöchigen Embryonen hoch. In einer künstlichen Gebärmutter im Brutkasten wüchsen schließlich Humanoiden heran, ohne Bewusstsein, jedoch mit funktionsfähigen, gesunden Organen. Warum sollte man nicht einen Zweitkörper herstellen, dessen Gehirn entfernt und der als ständiges Ersatzteillager künstlich am Leben erhalten wird? Bei einer Transplantation von Organen aus diesem Körper bestünde, wie bei einer Übertragung von Organen zwischen eineiigen Zwillingen, keine Gefahr einer Abstoßungsreaktion. Hautcouture. Designerträume für das Kleid des Menschen, die Haut. Forscher haben ein Verfahren entwickelt, vor heute beschnittener Babys im Labor zu großen Hautlappen wachsen zu lassen. Aus einer einzigen Vorhaut wuchert Epidermis von insgesamt der 6-fachen Fläche eines Fußballfeldes. Klinische Tests lassen vermuten, dass sie problemloser transplantierbar ist als Leichenhaut. Das von Menschen geschaffene künstliche Leben liegt noch in der Zukunft. Und sollte es gelingen, es wäre ein Sieg des Teufels, der das Beherrschen der toten Natur durch den Menschen weit in den Schatten rückte. Sollte das künstliche Leben gelingen, die Welt wäre voll von solchem Gesindel. Ein tröstlicher Gedanke. Wir können Gott danken, dass wir in diesem Sinne noch Großeltern sind, nicht Enkel. Bye. Seitdem die Menschen Homo sapiens sind, sind sie auch Homo demens. Also der weise, der kluge Mensch hat einen Schatten und das ist der Wahnsinnige. Und nichts schützt ihn davor, in diesen Wahn zu versinken. Und ich glaube, auch da am Punkte der unaufgeklärten Aufklärung, am Punkte der nicht reflektierten Technologie, am Punkte der durchgepowerten, bis auf den letzten Organersatz durchgepowerten Medizin, muss man von Wahn sprechen. Das ist nichts anderes mehr. Was bleibt noch zu sagen, wenn die Degenerierung der menschlichen Evolution von der Wissenschaft selbst angekündigt wird? Das Einzige, was sich noch sagen lässt, ist, dass die Wissenschaft ihrerseits eine neue Art von Priesteramt übernimmt. Eines, das mangels einer neuen Heiligkeit die Entstehung einer neuen Gesundheit für einen neuen Körper einleiten würde. Einen Metakörper, der sich aus Ersatzorganen zusammensetzt, die effektiver sind als unsere natürlichen Organe. Aber nein, unsere Haut ist nicht durchsichtig, unsere Wirbelsäule ist nicht steif wie unser Schienbein, unser Magen verdaut kostenlos, unser Gehirn ist wunderbar, unsere Knochen rosten nicht, unsere Augen ragen nicht aus unserem Kopf heraus, unsere Nerven brechen nicht wie Aluminiumkabel, unser Herz arbeitet ohne Pause, unsere Drüsen produzieren keine Gifte, unser Blut plätschert in uns nicht wie die Milch in der Tüte, unser Hals ist nicht dünn wie ein Hühnerbein, unsere Zellen haben keine Selbstverwaltung, unsere Zunge erregiert nicht bei Diskussionen, unsere Stimme bleibt uns nicht irgendwo in unserem Körper stecken und unsere Nase hat unsere Löcher nicht zu unserem Himmel gewandt und verstopft nicht wie unser Salzstreuer. Günther Anders hat mal irgendwo gesagt, er hat den Eindruck, dass diese sich überbietende und die Natur und die Schöpfung überbietende Technik zwei Prozesse bewirkt. Einmal, dass man tatsächlich über die bisherigen Grenzen des Menschen hinausgeht. Zum anderen aber, dass man den Menschen insgesamt durchstreicht und dass etwas übrig bleibt, was nannte das eine menschenleere Zivilisation. Da kommunizieren nur noch die Maschinen miteinander, die Menschen sind gar nicht mehr wichtig. Also man kann dann auch nicht mehr, wenn man nicht mehr Geburt und nicht mehr Tod als Bestimmung nehmen kann, kann man auch nicht mehr über den Menschen reden. Also ist es etwas anderes, was da vielleicht weiterlebt. Etwas, was wir vielleicht gar nicht schätzen werden. Und lauter solch paradoxe Konsequenzen geben sich aus einem Projekt, das sich selbst für weise hält, das aber an diesem menschlichen Wahnsinn partizipiert. Well, the notion of death is a very interesting one, because one can argue that birth and death are outmoded evolutionary strategies. Die Idee des Todes ist für mich sehr interessant, weil man argumentieren kann, dass Geburt und Tod eigentlich veraltete Ideen sind. I mean, what are the reasons for birth and death? Was sind die Gründe für Geburt und Tod? I mean, birth provides a shuffling of genetic material. Bei einer Geburt werden die Gene neu gemischt. And death, of course, is the evolutionary means of birth of population control. Und der Tod ist die Methode der Evolution, um eine Geburtenkontrolle durchzuführen. Now we can fertilize the egg of a woman outside her body. Heutzutage können wir das Ei einer Frau außerhalb des Körpers befruchten. Imagine taking the next step and nurturing the fetus totally outside of the womb. Man muss sich nur den nächsten Schritt vorstellen, wenn der Fötus außerhalb der Gebärmutter ernährt wird. When this happens, technically there is no longer any birth. Wenn das passiert, gibt es technisch gesehen keine Geburten mehr. And if we can replace malfunctioning organs of the body with technological parts, technically there is no reason for death. Und wenn wir in der Lage sind, schlecht funktionierende Organe auszutauschen, dann gibt es technisch gesehen keinen Grund mehr für den Tod. So, how do you define existence if it doesn't begin with birth and doesn't end with death? Wie definiert man dann natürlich die Existenz, wenn sie nicht mehr mit der Geburt beginnt und mit dem Tod aufhört? Ich verliere ein Leben nach dem anderen. Die dunkle Erde verschlingt's. Sie saugt uns alle aus. Obwohl sie uns erhält, uns schmeichelt, freundlich ist. Ihr Mund ist rot. Ich kenne sie. Ich bin mit ihr vertraut. Altes, längst unfruchtbares Wintergesicht. Zeitbombe von einst. Die Männer haben sie reichlich benutzt. Sie wird sie verschlingen. Verschlingen, verschlingen, schlussendlich verschlingen. Die Sonne ist untergegangen. Ich sterbe. Ich mache Schluss. Warum soll ich einen neuen Körper konstruieren, wenn der weibliche Körper noch nicht einmal akzeptiert ist und anerkannt ist? Warum soll ich jetzt schon reden von dem anderen Körper, wenn nicht einmal diese Geschichte bis jetzt noch bewältigt ist und noch wirklich dargestellt ist und so? Warum soll ich eigentlich an etwas mitarbeiten, an einem neuen Körper, wo ich gerade etwas, was kommt von meinem alten Körper rein, wo ich meinen alten Körper ja noch gar nicht definiert habe, außer durch mich selbst? Es gibt nur einen Tempel in der Welt, und das ist der menschliche Körper. Nichts ist heiliger als diese hohe Gestalt. Das Bücken vor Menschen ist eine Huldigung dieser Offenbarung im Fleisch. Man berührt den Himmel, wenn man einen Menschenleib betastet. Die Verwandlung. Vom Körper als Tempel zur biologischen Maschine. Eine Sendung von Ursula Weck. Mit Texten von Sylvia Plath, Wilhelm Flusser, Paul Virilio, Jan Faktor und Novalis. Es sprachen Sylvia Plath, Imogen Kogge, Wilhelm Flusser, Thomas Thieme, Paul Virilio, Hans Diehl. Sowie Jan Faktor, Tobias Frey, Jürgen Götze, Benno Iffland, Dietmar Kamper, Friedhelm Tock, Josefa Prinzler, Brigitte Röttgers, Martin Seifert und andere. Mit Musik von Sterlach und Rainer Linz. Ton und Technik Johannes Schmölling. Regie Ursula Weck. Sie hörten eine Produktion von Deutschlandradio Berlin mit dem Norddeutschen Rundfunk 1996.